become the end. It will become the end. It will become the end, the motherfucking final day. No one survives, cause all them lives are take with no delay. Their limit up the sky, angels screaming when they die. The Bible is a lie, and God is asking why. It will become the end, the motherfucking final day. No one survives, cause all them lives are take with no delay. Their limit up the sky, angels screaming when they die. The Bible is a lie, and God is asking why. Es ist zu viel in meinem Kopf, in diesem Leben. Keiner könnte es verstehen, wie ich so tick. Innerlich, da brennt kein Licht und ich entkomme nicht aus dieser Finsternis, die mich umgibt und mich zerfrisst. Du bist nicht ich, ich bin nicht er. Meine Seele ist so leer. Tief schwarze Tränen laufen auf den Wangen lang und dann dauert es nicht mehr lang und die Verwandlung, sie fängt an. In einen Dämon, der nicht ausbrechen kann, aus der Hülle dieser Knochen. Falsche Träume, tiefer Hass. Keiner blickt in deine Augen, wenn du die Hoffnung verloren hast. Und niemand ist dann da, wenn du wissen willst, was wahr wird, dir die Wahrheit offenbart. Das Licht, es ist zu schwarz. Wo ist die Antwort auf die Fragen, die du hinterlassen hast? In meinem Kopf, da tobt ein Krieg zwischen guten und bösen Mächten. In den dunklen Nächten, wenn der Mond am Himmel steht, dann hör ich diesen Ruf von dem Wesen, was mich schuf. Es verlangt, dass ich ihm folge, dem Ruf und das Blut der Sünder endlich sammle für die Zornschalen, die sich über der gesamten Erde vergießen. It will become the end. It will become the end. It will become the end, the motherfucking final day. No one survives, cause all them lives are take with no delay. Their limit at the sky, angels screaming when they die. The Bible is a lie, and God is asking why. It will become the end, the motherfucking final day. No one survives, cause all them lives are take with no delay. Their limit at the sky, angels screaming when they die. The Bible is a lie, and God is asking why. It will become the end, the motherfucking final day. No one survives, cause all them lives are take with no delay. Their limit at the sky, angels screaming when they die. The Bible is a lie, and God is asking why. It will become the end, the motherfucking final day. No one survives, cause all them lives are take with no delay. Their limit at the sky, angels screaming when they die. The Bible is a lie, and God is asking why.